Lichter blinken, es fängt an. Matthias drückt den ersten Gang. Sandra lacht, die Punkte fliegen. Im Retronom die Spiele siegen. Retronom, die Arcade-Bar. Wir spielen weiter wunderbar. Joystick in der Hand, so klar. Pixelträume werden wahr. Das Spiel beginnt. Ein neues Level, der Gewinn. Highscores jagen, wir sind bereit. Gemeinsam durch die Pixelzeit. Retronom, ja, wir spielen weiter wunderbar. Joystick in der Hand, so klar. Pixelträume werden wahr. Sein Nostalgiereich. Hier sind wir frei und niemals weich. Retro-Magie durch Zeit und Raum. Ein Ort der Spielerträume kaum. Retronom, die Arcade-Bar. Wir spielen weiter wunderbar. Freut uns mit Matthias so spannbar. Bye.